www.radiosaat.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen uns morgen wieder. 1 Uhr Radiosaat, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann, bye bye.